Ihnen eine Warnung für alle, die heute ihren Appetit noch nicht richtig gestillt haben und womöglich mit knurrendem Magen dasitzen. Eine Warnung auch für Leute, die sich gerade einer Abmagerungskur unterziehen und auf strenge Diät gesetzt sind. Sie alle sollten jetzt ab- oder umschalten oder noch schnell einen kleinen Imbiss zu sich nehmen. Ein hors d'oeuvre, aber bitte nicht aus Tüten oder Dosen. Delikatesskrabben auf frischem Piemonter Mandelparmesan wären zur Einstimmung gar nicht schlecht. Ganz besonders gut genießen lässt sich die Sendung, wenn Sie griffbereit einige Schalen mit Konfekt, Patisserien und köstlichen Früchten stehen haben. Eine Auswahl an Leckerbissen, dass sich die Tische biegen. Dass sich die Tische biegen, eine kleine Historie der Völlerei, für Sie serviert von der Schulfunkköchin im RIAS Berlin. Gastera, holdeste aller Musen, führe uns in das Land, in dem die Weinstöcke sich unter der Last der prallen Trauben beugen. O Gastera, unsterbliche Venus der Gourmandise, nimm uns bei der Hand und lass uns Platz nehmen an den Tafeln derer, die dir dienten von Anbeginn der Menschheit. O Gastera, Muse und Göttin aller Köche dieser Welt, aller Bratenkünstler, Soßenmeister und Zuckerbäcker, aller Küfermeister, Bierbrauer und Branntweinmischer, steige herab von deinem Tempel, verlasse deinen Hain duftender Orangenbäume, die Wälder, wo die schwarzen Trüffel zu Hause sind, wo die Gewürze duften und jegliches Wild seine Heimat hat, steige herab zu uns Armen, die wir uns nach den Köstlichkeiten dieser Welt sehnen. Dass sich die Tische biegen. Adam, sieh nur, welch ein rotbackiger, köstlicher, saftiger Apfel. Komm und probier davon. Bin satt. Nur ein ganz kleines Stückchen, Adam. Als Nachtisch zur Pastete aus Manna und den geschmorten Feigenblättern. Komm, Adam. Du hast himmlisch gekocht, liebstes Weib. Doch nun lass mich ruhen. Ich bin satt. Satt? Als wären wir Tiere, die den Genuss nicht kennen, die nur fressen, um ihren Hunger zu stillen. Nur einen ganz winzigen Bissen. Und dann magst du schlafen. In Gottes Namen. Wir wissen, wie dieses Gespräch ausging. Adam biss in den Apfel und siehe, er war süß und der Geschmack streichelte seinen Gaumen. Die ersten Feinschmecker waren geboren. Und da sie das Paradies verloren hatten, machten sie sich daran, ein neues zu schaffen. Erster Gang. Für jeden Ritter und seine Edelfrau je eine Pastete aus 3 Rebhühnern. Mit Trauben gefüllter Hechtkopf, Ragout von allerlei Fisch, Schweinelenden am Spieß gebraten, vielerlei Gemüse, verlorene Eier in Ingwersoße. Zum anderen Gang. Von Nürnberger Pfefferkuchenteig gebacken, ein Springbrunnen, der roten Wein sprudelt. Gesottener Kapaun, gedünsteter Karpfen, flambiertes Wildschwein, heiße Speckpfannkuchen, kalter Salm, Hammel am Spieß, Hirsebrei mit gebratenen Würsten und Preiselbeeren. Ein dritter Gang. Schwan, aus Schweinefleisch gestaltet, mit Federn und Geschmeide gar künstlich garniert. Hirschragout in Weinsauce. Ein Adler aus Gebäck. Apfelpfannkuchen. Geflügelgelee. Der Bauer aß täglich Hirsebrei und Pökelfleisch. So ein mittelalterliches Gastmahl, etwa zu der Hochzeit einer reichen Kaufmannstochter oder eines zweitgeborenen Grafensohnes ausgerichtet, dauerte viele Tage und umfasste insgesamt mehrere hundert Gänge, Trachten genannt. Süß und salzig, Fisch und Pudding, den Gästen war es recht, wie es kam. Gab es doch reichlich Bier, roten und weißen Wein, selbst Branntwein, dem sie auch eifrig zusprachen. Denn, so sagt Gargantua, die Grenze des Trinkens habe der Mensch erst dann erreicht, wenn die Korksohlen seiner Pantoffeln einen halben Schuh hoch von der eingenommenen Feuchtigkeit aufgequollen wären. Immer zu zweien trank man aus einem Kelch, aß von einem Brotfladen, der als Teller diente. Und niemanden störte es, dass es weder Gabel noch Löffel gab. Wozu hatte man schließlich seine Finger? Und damit dieser auch in den Pausen, die selbst der mittelalterliche Mensch beim Essen von Zeit zu Zeit einlegen musste, nicht unbeschäftigt blieben, hatte der Gastgeber sorgfältig darauf geachtet, dass nur verliebte Leute nebeneinander saßen. Also, lustig, meine Lieben, vergesst mir auch das Trinken nicht und lasst es eurem Bauch und euren Lenden dabei wohl sein. Rabelais. So ein Gastmahl war ein draller Spaß zu Ehren Lukulls, Bacchus und Amors. Einige kleine Regeln allerdings gab es, die auch in diesen Zeiten paradiesischer Freiheiten und himmlischer Schlemmereien von jedermann zu beachten waren. Halte deine Hände sauber. Du darfst dich mit den Fingern nicht schneuzen, dir weder in den Ohren, noch in der Nase, noch am Kopfe kratzen. Überhaupt, behalte dieselben auf dem Tische. Dass du nicht versucht seist, etwa dein Gemächt, solltest dich plagen, zu berühren. Ferner, achte auf deine Winde, dass sie dir nicht bei Tische entfliehen. Das wäre unfein und könnte deiner Nachbarin den Appetit verderben. Ein kräftiges Aufstoßen dagegen schafft dir Erleichterung und zeigt deinem Wirt, dass es dir wohl mundet. Diese Anstandsregeln hatten bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts wahrlich ihre Berechtigung, denn Wasser benutzte man allenfalls, um den Braten damit zu übergießen. Dann aber, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, greift eine seltsame Begeisterung wie ein Fieber um sich, das alle, Männer und Frauen, Greise und Kinder gleichermaßen erfasst, das Baden. Nicht etwa in den Flüssen und Seen, sondern in riesigen Zubern im öffentlichen Badehaus. Die Kreuzritter hatten diese Sitte im Orient kennengelernt und nach Hause mitgebracht. Es ist nicht verwunderlich, dass sie begeistert aufgenommen wurde, lag man doch in ständigem Kampf mit den ungebetenen Einwohnern, die man am Körper mit sich trug. Verwunderlich allerdings ist die Entwicklung, die diese neue Mode im darauffolgenden, im 15. Jahrhundert nahm. Ei, da seid ihr ja, lieber Gottlieb. Kennt ihr schon die reizende Gattin unseres neuen Richters, die schöne Kunigunde? Steigt nur gleich zu uns und setzt euch neben sie, damit meine Jungfer auftragen kann. Bertha, den ersten Gang. Und sag sie doch dem Meister Friedrich, er möge uns heißes Wasser zugießen. Wir sitzen kühl. Ein wirklich bezauberndes Kind, eure Jungfer Bertha. Ihr habt sie trefflich ausgewählt. Auch kleidet ihr sie mit Geschmack. Von allen Dienerinnen trägt sie das feinste Gewand von Schleier. Nun, Jungfer, was serviert sie uns denn da? Gespickte Forelle in Branntweinsud, Wachteln, gedünstete Karpfen, Kapaunbrüstchen gebraten in goldgelbem Saft, Ingwerknödel, das wird euch heiß machen, schöner Herr, Erdbeerschaum und roten Wein aus Württemberg. Junge Ferkel vom Spieß, gefüllte Rebhühner, Kaninchenhirn, farciert. Platz dem Mund schenkt. Es ist Mittagszeit im Badehaus. In jedem Bottich wird getafelt. Die Bediensteten schleppen Speisen, die Bademeister dampfende Wasserkrüge, die Mundschenke Wein und Bierkaraffen. Und der Bauer isst Hirsebrei und Pökelfleisch. Am 4. März 1493 landete Kolumbus im Hafen von Lissabon. Er hatte Indien gesucht und Amerika entdeckt. Er hatte Gold gefunden und die Syphilis mitgebracht. dies Mitbringsel aus der neuen Welt erreichte, was Hexenverbrennungen und Inquisition, was Tod, Teufel und Kirche nicht erreicht hatten, dem fröhlichen Genießen des mittelalterlichen Menschen ein Ende zu setzen. Die Unbefangenheit war dahin, Misstrauen gegeneinander machte die Geselligkeit zunichte. Und da erst wurde man sich auch bewusst, dass sich überhaupt im Lande manches geändert hatte. Die Städte und mit ihnen der Handel waren gewachsen. Der Bauer, der immer noch in der alten Form der Dreifelderwirtschaft sein Land bebaute, konnte nicht mehr mithalten, zumal die Ritter von ihm immer höhere Abgaben verlangten. Die ersten Unruhen begannen, die dann einige Jahre später, im Zeitalter der Reformation, als die Bauernkriege in die Geschichte eingegangen sind. Für die Bauern war es ein Existenzkampf gegen Ausbeutung und Leibeigenschaft. Den verarmten Rittern aber, die sich die allgemeinen Unruhen zunutze machten und raubend und plündernd durch die Lande zogen, ging es nur darum, auch in diesen Zeiten ihre üppig gedeckte Tafel zu haben. Die Neuzeit begann finsterer, als das Mittelalter je gewesen war. Dass sich die Tische biegen. Eine kleine Historie der Völlerei. Verantwortlich waren die Köche. Es wäre ungerecht, sich aus diesem Jahrhundert zu schleichen, ohne wenigstens einen kleinen Blick in die Geheimnisse ihrer Kessel und Töpfe geworfen zu haben. Willst du machen ein gut Gericht? So nimm Sklavenschweiß. Das macht den Magen gar heiß. Nimm auch Schmalz vom Kieselstein, Lendenlamen, soll's zuträglich sein. Sieh die Brombeeren und Erdbeeren darin, das ist das allerbeste Ding. Und bist du nicht an den Sinnen taub, nimmst du auch Minze, Binsen und Liebstöckelkraut. Das sind gute Gewürze für die großen Fürze. Stieglitzfersen und Mückenfüße geben der Speise die richtige Würze. Wir dürfen bezweifeln, dass dieses Rezept, gefunden bei Hans J. Fahrenkamp, wie man ein deutsches Mannsbild bei Kräften hält, ganz ernst gemeint war. Wenngleich Mückenfüße beispielsweise als sehr wirksames Aphrodisiakum galten. Aber auch das älteste Kochbuch in deutscher Sprache, die Würzburger Pergamenthandschrift aus dem 14. Jahrhundert, enthält Rezepte, mit denen der Laie kaum etwas anzufangen wusste. Denn Mengen und Reihenfolge der Zutaten waren nur selten angegeben. Es waren eher Merkblätter für Eingeweihte, denn damals wie heute gab ein Koch seine Erfindungen nur ungern preis. Dabei ging es einmal um Ansehen und Ruhm. Nur wenigen Angehörigen der unteren Schicht gelang es in dieser Zeit, so hoch aufzusteigen wie den fürstlichen und königlichen Köchen. Aber auch ums Geld. Taillevent, premier écuyer du roi, gendarme et maître des garnisons des cuisines de France, Oberküchenmeister und Meister aller königlichen Küchen Frankreichs unter Karl dem IV. Von Frankreich, erhielt für seine Bemühungen um den Gaumenkitzel seiner hohen Herrschaft nicht nur eine ansehnliche Summe von Goldfranken, er war auch eine so angesehene Persönlichkeit, dass die Hofwachen eigens für ihn unter Gewehr zu treten hatten. Housewives Paradise. Die moderne Küche. Rustikal im Design, repräsentativ in der Verarbeitung, voll klimatisiert, voll transistoriert, computergesteuert, variable Wasserstrahlstärken, selbstlänzend und glanzaktiv. Könnte man wohl in einer solchen Küche einen Kapaun braten, gleichzeitig eine Pastete aus verschiedenen Geflügelsorten herstellen, daneben das Gemüse für das Fischragout putzen, die Meerrettichsoße kühl halten, den bereits gegrillten Hammel nicht kalt werden lassen, die Nachspeise in der richtigen Konsistenz zu servieren und nebenbei dafür sorgen, dass die Bier- und Weinkaraffen auch richtig gefüllt werden? In einer mittelalterlichen Küche stand nur ein großer Herd, der mit Holz geheizt werden musste, ein Bratspieß, den zwei Küchenjungen mit der Hand drehten, ein Dreifuß in der Glut, um den Bratensaft aufzufangen, und ein Holzscheit, gespickt mit einem Dutzend verschiedener Messer. Das Wasser holte man eimerweise vom Brunnen. Und dennoch, die meisten der Küchen jener Zeit brachten noch weitaus kompliziertere Menüs auf die Tafeln. Siehst du jenen schönen jungen Mann dort, Mathilde? Welch eine sehnige Gestalt. Und seine Hände, diese langen, schmalen Finger. Ob er wohl mit einer Frau ebenso liebkosend umzugehen weiß wie mit dieser Gans? Wie niedrig ihr doch denkt von diesem edlen Ritter. Er weiß sich zu benehmen. Erst kürzlich neigte er sich tief, als er an meiner Sänfte vorüberritt. Ihr werdet sehen, von jener rosigen Wildschweinbrust wird er mir das zarteste Stück auf den Teller legen. Ach, schon lange fühle ich, dass er an mich denkt. Man sagt, er liebe fettes Fleisch. Der Trancierer, der Truchsess ist es, der hier die Begeisterung und Eifersucht der beiden Jungfrauen erregt. Er nämlich hatte das wichtigste Amt bei Tisch. Musste er doch jeden Braten nach festgelegten Regeln so zerlegen, dass alle gleichwertig bedient wurden und kein Krümelchen zu Boden fiel. Ein Meister seines Fachs konnte einen Braten sogar in der Luft tranchieren. Im Gegensatz zu den Köchen waren es fast ohne Ausnahme adlige Herren, die diese Kunst ebenso beherrschen mussten wie das Fechten, Reiten und Tanzen. Ihm zur Seite stand, als gleichwertiger Partner, der Mundschenk. Welch eine himmlische Musik, welch ein Glanz, welch eine prunkvolle Gesellschaft und die Frauen erst. Wie sind sie schön mit ihren entblößten Schultern, ihren hohen Frisuren und wie graziös sie sich bewegen. Träume ich oder bin ich gar im Himmel? Im Himmel? Nun, ihr habt so Unrecht nicht, lieber Taiwan. Ihr seid im Himmel der Gastronomie, im Reich der Köche und Feinschmecker, deren Hohepriesterin und Muse ich bin. Und da ihr mir euer Leben lang so eifrig gedient habt, habe ich euch hierher gerufen, euch zu zeigen, wie man inzwischen zu speisen pflegt. Le riz au naturel. Tarte gratinée aux épinards. Les huîtres. Fruits de mer à la reine. Pardon, madame? Mais oui. Les filets de poularde au beurre et truffes. Les perdreaux ciselés à la barbarine. Poitrine de veau farcie, brocoli à la sauce Louis XIV, les artichauts. Wir befinden uns am Ende des 18. Jahrhunderts. Taiwan, Oberküchenchef Karl IV., ist seit 400 Jahren tot. Und in den Küchen Europas hat sich so einiges gewandelt seither. Die Italiener, so schreibt Ray Tannehill in seiner Kulturgeschichte des Essens, waren die ersten, die aus dem mittelalterlichen Morast von Soßen und Gewürzen auftauchten. Es war jedoch eher ein unfreiwilliges Auftauchen, denn eine bewusste Abkehr vom herkömmlichen Speisezettel. 1453 hatten die Türken Konstantinopel und die Balkanhalbinsel erobert und angefangen, die Mittelmeerwege und die Karawanenstraßen zu sperren. Damit begann der Untergang Venedigs, das bis dahin Beherrscherin des Mittelmeerraumes und des Levantehandels gewesen war. Gewürze wurden knapper. 1571 verlor Venedig auch noch Zypern an die Türken. Das Gewürzmonopol verlagerte sich endgültig nach Westen, in die seit den Entdeckungen aufgestiegenen Seefahrernationen Spanien und Portugal. Die Gewürzpreise stiegen so sehr, dass sie für die ohnehin wirtschaftlich geschwächten Italiener nicht mehr zu bezahlen waren. Auf das gute Essen allerdings verzichteten sie deshalb nicht, sondern besannen sich auf die Erzeugnisse, die ihnen das eigene Land bot. Diese Umstellung ging offenbar schnell. Als Katharina von Medici 1553 nach Frankreich zog, um den französischen König Heinrich II. Zu heiraten, nahm sie Köche und Pastetenbäcker aus ihrer florentinischen Heimat mit, da die noch sehr mittelalterlich überwürzte französische Küche ihren Gaumen beleidigte. Die italienisch-französische Anpassung auf dem Gebiet der Gastronomie ging jedoch nur langsam vonstatten. Es dauerte noch fast ein ganzes Jahrhundert, bis man auch in Frankreich hinter die Geheimnisse der wahren Gourmandise kam. Dann aber wurden die Franzosen sehr rasch zur führenden Nation in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, der Sprache, der Mode und der Gastronomie. Es war die Zeit, in der die Völker Europas ihr Nationalgefühl entdeckten. Und jedes Land war der Ansicht, die Speisen seines Nachbarn essen zu müssen, käme einer Vergewaltigung des Magens gleich. Der Bauer aß immer noch Hirsebrei und Pökelfleisch. Unser mittelalterlicher Chef de Cuisine Royale aber stand verwirrt vor dem für Augen, Ohren und Gaumen gleichermaßen köstlichen Schauspiel eines Diner de Gourmand. Jungfräulicher Truthahn bis oben hin getröffelt. Sauce Amourette, Faisan au Raisin, Kaninchen im eigenen Saft mit Sauce du Thym. Truthahn? Trüffel? Zwar habe ich noch nie von einem ähnlichen Gericht gehört und dennoch, es riecht wie Geflügel? Fürwahr, ihr habt eine gute Nase, Meister Taiwan. Es ist Geflügel. Allein, ihr könnt es nicht kennen. Der Truthahn kam erst im 17. Jahrhundert in die Küchen Europas. Er ist, so kann man sagen, das schönste Geschenk der neuen Welt an unsere Feinschmecker. Sein Fleisch ist zart und rosig und von so herrlichem Geschmack, dass es nur ganz weniger Gewürze bedarf. Warum aber muss dieser Vogel jungfräulich sein? Und was hat es mit den Trüffeln auf sich? Trüffeln? Trüffeln? An sich kleine, unscheinbare Knollen haben eine ganz eigene Wirkung auf die Sinne desjenigen, der sie zu sich nimmt. Sie schmecken nicht nur vorzüglich, sie steigern auch jene Fähigkeiten beider Geschlechter, deren Ausübung mit einem beinahe ebenso großen Vergnügen verbunden ist wie die Gourmandise. Füllt man nun einen jungfräulichen Hahn mit diesen doppelt köstlichen Knollen, so verstärkt sich diese Wirkung und die Freuden eines solchen Gastmahls werden umso verlockender. Der Koch, ein großer Meister seines Fachs, hat dazu jene Sauce Amourette erfunden, die Mund und Gaumen mit feuriger Schärfe kitzelt, im Nachgeschmack jedoch eine erregende Wärme hervorruft. Mir wird ganz schwindelig, als hätte ich selber von diesem Teufelszeug probiert. Ah, wie die Blicke der Frauen flackern, wie die Wangen sich röten und der Busen sich hebt. Bei Gott, ich fürchte, mir wird ganz eng in meinem Hosenlass. Psst, bester Taiwan, ihr vergesst euch. Es ist nicht mehr schicklich zu sagen, was man fühlt. Die Sitten sind feiner geworden. Nur das Volk treibt noch grobe Späße bei Tisch. In der Gesellschaft aber unterhält man sich über allerlei interessante Dinge. Das Kleid der Nachbarin beispielsweise. Oder über die abgebrochene Liebschaft der Gräfin Dupont mit ihrem schönen Kutscher Michel. Das nennt man Konversation. Und sie zu betreiben ist ebenso wichtig wie der zierliche Umgang mit dem Besteck. Wie ihr wohl beobachtet habt, isst niemand mehr mit den Fingern, sondern mit Gabeln und Löffeln. Was für Barbaren sind die Menschen doch in meiner Zeit gewesen. Wie sie mit den Fingern in den Schüsseln gewühlt haben, wie das Bratenfett ihre Gesichter in glänzende Fratzen verwandelte, wie sie rülpsten und gröhlten, wenn der Weinkrug seine Runde machte. Und wie sie schließlich hinsanken, wo sie gerade saßen, wenn der Alkohol ihre Sinne erhitzt hatte. Oh, führt mich fort, göttliche Muse, ich fühle mich wie ein Klotz in dieser Gesellschaft. Führt mich dorthin, wo ich zu Hause bin. In die Küche. Der Bauch regiert die Welt, sagte Napoleon einst. Und? Der Feinschmecker ist die beste Stütze der Staatskasse, meinte Brillat Savarin, denn er erinnerte sich, im November 1815 stöhnte ganz Frankreich unter der Last der Reparationen. An die 750 Millionen Francs sollte das Land innerhalb von 3 Jahren an die Alliierten zahlen. Die Sieger, die es sich in Paris bequem gemacht hatten, begnügten sich nicht mit der einfachen Kost, die ihnen ihre zwangsverpflichteten Köche vorsetzten. Ihnen stand der Sinn nach allen nur erdenklichen Leckereien und Genüssen. Also stürmten sie die Gasthäuser, drängelten sich in den Restaurants, berauschten sich in den Schenken und standen bis auf die Straße Schlange vor den Konditoreien und Cafés. Fleisch, Wild, Geflügel, Fisch, Marzipan, Schlagsahne und vor allem Wein und Schnaps konnten kaum so schnell herangeschafft werden, wie sie es verdrückten. Die echten Franzosen aber lachten sich ins Fäustchen und frohlockten, denn abends ließen die Sieger mehr Taler im Land, als ihnen die Staatskasse am Morgen ausgezahlt hatte. So erfreut die Franzosen auch über die finanzielle Auswirkung dieser Fresserei ihrer Feinde waren, so sehr verachteten sie sie auch deswegen. Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert war der Franzose, der einer gesellschaftlichen Schicht angehörte, fein geworden. Er aß nicht mehr, er speiste. Und er hätte sich auf das Heftigste gewehrt, hätte man seine gastronomischen Gewohnheiten als Völlerei bezeichnet. Ihr gestattet doch, Monsieur Brillat Savarin, dass ich an eurer Stelle eure treffliche Definition der Gourmandise zitiere. Die Feinschmeckerei ist eine leidenschaftliche, überlegte und gewohnheitsmäßige Vorliebe für alle Dinge, die unserem Geschmack schmeicheln. Die Feinschmeckerei verabscheut Exzesse. Jeder, der sich überfrisst oder betrinkt, läuft Gefahr, von ihrer Liste gestrichen zu werden. Die Naschhaftigkeit ist eine Variante der Feinschmeckerei, die zugunsten der Frauen und der ihnen ähnelnden Männer eingeführt wurde. Zu Lebzeiten Brillat Savarins umfasste ein einfaches Diner 8 Suppen, 16 Relevés, 40 Entrées, 8 große Schaustücke und zwischen den einzelnen Gängen, um die Zeit nicht lang werden zu lassen und den Appetit bei Laune zu halten, noch diverse Assiettes Volantes, fliegende Schüsseln, die mit allen nur erdenklichen Leckereien gefüllt waren. Gourmandise oder Völlerei? Sie sind hungrig geworden? Das dachte ich mir. Und darum habe ich ein kleines, neuzeitliches Feiertagsmenü zubereitet, zu dem Sie mir herzlich willkommen sein sollen. Gastera serviert Geflügelcremesuppe mit Weißwein und Mandeln, Gänsebraten mit Knoblauch, saurer Sahne und Beifuß ausgerieben und mit Äpfeln, Zwiebeln und Rosinen gefüllt. Dazu einen dunklen Rotwein aus Burgund. Baisers mit Himbeereis gefüllt und mit Cognac flambiert. Sekt Pommery, Käse, Obst, Liköre und zum Abschluss einen starken Mokka. Das war Schulfunk für alle. Heute mit einer kleinen Historie der Völlerei. Zum Ausklang unseres Programms und zum Abschiednehmen von all den vorgeführten Leckerbissen jetzt eine kleine Melodie für Harfe von Thomas Molly. Solist ist David Watkins. Musik.